Aber das ja, ist immer noch die Geschäftsbasis. Das ist Geschäftsbasis. Das ist genau, was ich gerade im Versuch von erzählen mit der Deadplatte oder einem Deadtape, so was weiß ich. Das ist so festhalten auf einen Zustand, der schon lange vorbei ist und gar nicht das Interesse daran rauszukriegen, ob sich irgendwas verändert haben kann. Das ist richtig, ja. Das ist so enger. Ne? Diese Enge habe ich aber bei Film, also das hängt nicht unbedingt mit Keller, aber auch Film. Das ist halt dieses, der hat irgendwann gesagt, hast Schublade, denke halt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, oder jetzt rede ich mal mit dem, einfach halt, ach wirklich zuhören können. Ich denke, viele Leute können auch gar nicht mehr richtig zuhören. Was da eigentlich. Ja, richtig, ich klar. Ein allgemeiner Zwischenruf ist individuell, das hängt einfach von der Situation aus, sehr stark ab. Weißt du, wie das ist? Da hat man sich mit 15 schon drüber aufgeregt, dass man sagt, wenn ich mit dem allein bin, ist der voll okay, aber lass mal vier Leute umgekommen sind. Kennst du sicher so Geschichten. Ja. Ja, das ist heute, selbst wenn die Leute 20 Jahre älter sind, wird sich das nicht ändern. Ja, im Gegenteil, ich würde mir mal ein bisschen krasser machen. Man aber um die ganzen Faden jetzt an den verlieren. Das Ding ist halt, man kann die Sachen trachten, wie man will. Für mich dominiert der positive Aspekt an dem Ganzen eindeutig. Und das ist auch für mich, wie ich so ein, du baust jetzt das Monument auf oder so, du errichtest jetzt das Denkmal. Ne? Das verdient wirklich ein Denkmal. Ne? Wenn ich hier in Trier von irgendjemandem irgendwas erzählt oder so, dann habe ich den erzählt dazu bei uns. Das ist so und so abgekommen, dann haben die so auch gekriegt. Oder ich spiele irgendein Punk, ein Tape von Signalgeflur, S pur und der fliegt weg. Ja. Dann fange ich so langsam an zu erzählen und erzähle ein paar Comics vom Album und so. Den Leuten fallen die Kopf und die Augen aus dem Kopf. Ja, ich kenne das auch so. Von Berlin. Ja. Wir haben allen Grund, stolz zu sein, auf das, was noch passiert ist. Das ist richtig, aber man kann sich nicht immer mehr dem Alte drin zwiebeln. Ne? Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade total viele Sachen gesagt, um das auch zu relativieren. Aber ich denke, die müssen natürlich auch gezeigt werden. Ne? So für andere Art und Weise. Das ist richtig. Da bin ich mal auch noch, also ich denke halt, für mich ist auch ganz klar, dass gewisse Sachen da nichts drin zu suchen haben, auch, weil das halt einfach Sachen sind, die gehen halt den oder den was. Und zum Beispiel würde ich nie schreiben, ey Alban, für den war damals unvorstellbar, dass Jürgen zu Sinalco ging oder dann noch. Hat es bei denen irgendwo Bruch gegeben, dann ist die Sache, oder oh, jetzt hat Problem, ich weiß nicht, ob das mitkriegt, so AIDS-Band und Müller, Franz und Alban und so Sachen. Das interessiert, in dem Sinn hat das ja nichts dran zu tun, ich würde es auch schlimm finden, wenn ich schreiben werde, das geht halt nur die zwei was an, im Gegenteil, es wird die Situation nur noch verschärfen. Aber halt zum Beispiel hier für mich da schon auch gewisse Unstimmigkeiten, die als Festivals war, über Vorstellungen oder halt auch gewisse Schwierigkeiten für Nachwuchs in dem Sinn. Ja, das ist ja das Verrückteste in der ganzen Zeit. Das sieht aber daran, was du gerade eben gesagt hast, das ist ein abgeschotteter Verein. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft. Ich nenne auch meine sommerliche Fahrt nach Püttling, nenne ich ja immer das Elefantentreffen. Ne? Ich habe bisher nie gesagt, ich fahre auf die Elefantenfriedhof oder so, ich fahre immer aufs Elefantentreffen. Ich nenne irgendwann, gehen wir so zum Sterben hin. Das ist was ich meine, ohne dass irgendwie, dass irgendwas dann noch kommt. Ja, ich denke, das war auch immer das Problem, oder halt die Leute, die neu kommen sind, es mussten durch irgendwas vorher vorstechen, zum Beispiel. Die Jörg halt durch seine musikalische Ader. Das auch in dem voller Energie. Ja, oder der Armin halt auch. Aber halt, wenn in dem Sinn häufig, hol da die Bärbel, die sich aus der Szene zurückgezogen hat, wobei ich halt nicht ganz weiß, inwiefern das alle überhaupt haben. Also die mit Alban. Wobei das auch so damit zusammenhängen kann. Macht der Beziehung. Ja, das ist richtig. Aber halt, wie gesagt, wenn du es mit Nachwuchs bezeichnest, das sind auch eigentlich nur Männer neu gekommen, möglicherweise. Wenn man die alte Geschichte, oder wo ich immer die letzten KZ am Leben erfahren möchte, vorher sind nach halt die KZ fertig gemacht. Da war außer Henrike,